oder Flitterwochen Helgoland. Urlaub ohne Sonnenbrand. Eine Werbung lief im Radio. Heute Abend Sabotageshow. Hört sich für uns wirklich besser an als Raclette mit der Schwiegermam. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Saufen, richtig saufen. Denn solange wir noch stehen, wird es immer weitergehen. Wir wollen saufen, richtig saufen. Denn solange wir noch stehen, wird es immer weitergehen. Istanbul, war in Wirklichkeit noch nie so cool. Denn es fehlt bei ihrer